1 Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik. Rein gefühlsmäßig würde ich sagen, sind ein paar gute Tracks dabei heute. Und ich will gar nicht ausschließen, dass wir auf ein Album, mit dem ich hier heute beginnen möchte, gleich mehrfach in der heutigen Show zurückgreifen werden. Der Mann, um den es geht, hat bereits in den 90er Jahren begonnen, Platten zu machen und befand sich eigentlich frühzeitig in der ersten Liga der sogenannten Hip-Hop-Downbeat-Artists, wo natürlich auch Leute wie DJ Shadow, von dem gibt's ja auch ein neues Album, oder der Japaner DJ Crush spielten. Um ein solches Album hinzukriegen, wie der Franzose DJ Kam, von dem rede ich nämlich, es jetzt hingelegt hat, es heißt übrigens Seven, also sein 7. Album, musst du normalerweise 200-300 Tracks haben, aus denen du dann die besten herausfilterst. Und in dieser Situation sind die allermeisten in aller Regel nur zu Beginn ihrer Karriere, woraus sich erklärt, dass viele Künstler ihre besten Alben gleich zu Beginn ihrer Karriere häufig produzieren. Wie DJ Kam ein so überragendes 7. Album hinbekommen hat, weiß ich nicht. Wir können hier mal ein erstes Hörbeispiel direkt starten, das heißt Swim, und featuret den Stateless-Sänger Chris James. DJ Kam aus seinem 7-Album. Wir sind hier bei 1Live4 und wenn ihr mich fragt, dann ist das ein teuflischer Track, den wir hier hören, von einem jungen, meines Wissens britischen Produzenten namens Cottam, der erst seit 2 Jahren Tracks produziert und hier offensichtlich wohl nicht zum ersten Mal, wie ich gelesen habe, mit einem sehr schweren, psychedelischen Techno um die Ecke kommt, mit zahlreichen Überblendungen, die sich auch nicht davor scheuen, so etwas wie Reibung, im Endeffekt sogar Ängste zu schüren, könnte man glatt sagen. Das ist der Titeltrack Deep, Deep Down aus der aktuellen EP von Cottam, die eben so heißt. Ein Mann, der sehr inspiriert ist von Produzenten, die ähnlich wie er hier extrem langsame Tunes produzieren. Mark E. zum Beispiel wäre ein Name, dessen Album ich hier vor einigen Wochen, / Monaten ja auch sehr gerne gespielt habe. Aber in puncto Langsamkeit, Ladies and Gentlemen, soll das hier noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Einige von euch werden seit Mai dieses Jahres das Odd Future Collective aus Kalifornien in den USA etwas näher kennen durch ein Album, das uns Tyler, the Creator, beschert hat, Goblin. Jetzt kommt ein weiteres Album aus diesem Kollektiv, beziehungsweise das erschien schon im August, als ich Ferien machte, ist mir irgendwie durchgegangen. Jetzt habe ich es vor wenigen Tagen erst gehört und bin schwer beeindruckt. Es handelt sich um das Duo Mellow Hype. Black and White ist das Album, selbstredend ist Tyler, the Creator, unter anderem auch als Gast hier zu hören. Und dieses Album nimmt einen ausgesprochen verheißungsvollen Start mit Primo. It's a Monday night, I'm coming home like it's Friday. Live every day high, burning kush on the highway. On my way to recall to make it final in the morning. Forgetting to study up for my final in the morning. Fuck it, it's only your final end. Plus it's boring, however, Tyler's back hitting spinals when the chords end. Skeleton, elephant, golden elements, Vaseline. We spit because we're sick and irrelevant to your relevance. I'm coming down, but not from my high. I should live in the plane, shit, I feel that fly. It's a bird in the clouds, and the sky's a plane. Nah, ho, squash quote, it's that gal Mary Jane. She wants to retreat from this pack, swish is sweet. The taste of it is regular, she make the swish is sweet. From time to time, I got a dish of Keith. Cause when she in the grieving, wanna leave, I let her leave. Burn. I see the world, it's in my hands. I see these girls, 2 of them in my plans. Take a dose of my Primo Emo kilograms. Take a dose of my Primo Emo kilograms. I see the world, it's in my hands. I see these girls, 2 of them in my plans. Take a dose of my Primo Emo kilograms. Take a dose of my Primo Emo kilograms. was to control my life, but your beauty changed my mind. You were open and so warm that you blessed my life more than I ever would have guessed. One sunny day you split open my heart, all my defenses fell crumbling apart, and it astounds me to see we can walk independent, yet side by side. You're amazing, sweetheart. I'm so grateful, sweetheart. Soft and sweet, you believed in me. Right in front of my eyes, you helped my love to find its feet. It's such a blessing to have you around. You have a strength that is kind and profound. You brought my love out from deep underground. Just being beautiful, you turn me around. I'm so loving, sweetheart, because of you, sweetheart. Yes, I love you, sweetheart. You're listening to my love. Such a blessing to have you around. You have a strength that is kind and profound. You brought my love out from deep underground. Just being beautiful, you turn me around. You're amazing, sweetheart. I'm so grateful, sweetheart. You make me sweetheart. I'm listening to your love. Wir sind hier bei 1 Live 4. Ich bin hier gerade etwas spät reingekommen, aber es war meine feste Absicht, bloß auch nicht im Ansatz in den Nachhall des allerletzten Tons, den wir hier gerade gehört haben, hineinzureden. Ich bin dabei, meine anfangs getätigte Drohung, hier mache ich mal eine kleine Pause, damit das auch wirklich so wirkt wie eine Drohung, wahrzumachen. Wir haben nämlich gerade einen zweiten Titel aus dem Album des französischen Downbeat-Urgesteins DJ Calm gehört. Diejenigen unter euch, die zu spät geboren sind, grämt euch bitte nicht, sowas kann jedem mal passieren. Dieser Mann schreibt sich C-A-M, wenn ihr mal Lust habt, da zu recherchieren. Seven ist sein neues Album. Und wenn es zwei britische Sängerinnen gibt, bei denen ich mich schon seit vielen Jahren frage, warum die uns eigentlich nicht regelmäßig mit eigenen Alben beglücken, dann sind es Miss Dynamite zum einen, wir werden die heute noch hören, und die gerade gehörte großartige Nicolette zum anderen, deren Diskografie eigentlich einige Alben umfasst, aber seit einer ganzen Reihe von Jahren trifft man die großartige Nicolette eigentlich nur noch innerhalb sogenannter Kollabos, wenn sie eben als Gast auf anderer Leute Platten vertreten ist, so wie das hier im Titel Love gerade zu hören war. Und ebenso wie Nicolette zeigt sich auch die in Kanada aufgewachsene Sängerin Amenta, die ich davor gespielt habe, hörbar von der großen Jazz-Chanteuse Billie Holiday beeinflusst. Von dieser Amenta gibt es eine wunderschöne EP, die heißt Sacred Places, und bei der Produktion ihrer Tracks haben so Hochkaräter wie Kit Carnival oder auch Om Unit geholfen. Ein guter Bekannter von mir aus England, Alex Young, hat mir diese EP geschickt, digital, hat mir aber leider kein Tracklisting mit an die Hand gegeben, und ich bin noch nicht dazu gekommen, das im Einzelnen auseinander zu klamüsern, wer da jetzt welchen Track produziert hat. Amenta, Sacred Places, so heißt die EP, aus der ich eben Musik gespielt habe. Und dann erlaubt, dass ich nochmal 3-4 Minuten zurückgehe. Da hörten wir einen Track des Produzenten Sluggerbeat, der auf dem Ninja-Tune-Label veröffentlicht, mit einer Beat-Science, die so zerlaufen ist, so psychedelisch, so körperlos, wie ich sie in diesen Tagen und Wochen nur selten höre. Sun Too Bright, Turn It Off heißt die 5-Track-EP von Sluggerbeat, aus der ich einen Titel gespielt habe. Und jetzt, wo wir gerade so ruhige Klänge hatten, würde ich gerne auch mal an dieser Stelle weitermachen mit dem neuen Album von Björk. Das heißt Biophilia. Ich musste das zugegebenerweise etwas in Eile hören, und mein Höreindruck litt ein wenig darunter, dass ich A, Tracks von der schon erwähnten Miss Dynamite um Björk herum hörte, und zum anderen das neue Album einer Frau namens My Brightest Diamond, so zumindest nennt sie sich, und ich sag jetzt schon mal, deren Album ist aus meiner Sicht klar stärker als das von Björk. Vergleichen kann man beide, weil sie, die beiden, mit sehr abstrakten Songs, mit verwunderlichen Skalen ihre Tracks bestücken und sich eben nicht an das übliche Strophen-Refrain-Schema halten, wie wir das von Björk insbesondere natürlich schon seit vielen Jahren wissen. Biophilia ist also das neue Album. Viele Tracks bestechen durch die Zusammenarbeit zwischen Björk eben und der amerikanischen Harfenspielerin Sina Parkins, die in New York lebt und schon mit etlichen Avantgarde-Musikern dort in unterschiedlichster Art und Weise zusammengearbeitet hat. Eine Frau, die ihre Harfe bearbeitet, elektrische Harfe spielt und auch an ihrem Instrument, ohne dass ich das hier näher erläutern wollte oder gar auch könnte, an ihrem Instrument sehr, sehr viel herumschraubt. Da entstehen wunderschöne Tracks, aber für meinen Geschmack, und das ist so der erste Eindruck, ist mir über das ganze Album gesehen erneut die Stimme von Björk schlicht und ergreifend zu präsent. Sie ist einfach immer da. Solstice ist ein Titel, den ich hier mal ausgewählt habe und spontan auch einer meiner Favoriten aus diesem Album. Hier ist Björk. Thank you.

1-2-4, gleich noch ein, zwei Sätze mehr zu Phone.o, den man nämlich nicht verwechseln darf mit DJ Phono. Beide kommen aus Deutschland, wir hören hier Phone.o. Vancouver. Und werden im Übrigen auch diesem Mann hier in der heutigen Nacht noch ein weiteres Mal begegnen. Remember Martin, Martin Dijkers aus den Niederlanden und sein großartiges Debütalbum Great Length, das nun schon einige Zeit alt ist. Grund genug, dass in diesem Monat, im Oktober 2011, ein neues, das insgesamt zweite Album von Martin erscheinen wird. Dieser Track hier heißt Vancouver und ist einer der Titel, die Martin im Verbund im April 2009 veröffentlicht hat als sein Debütalbum Great Length. Ein Album, das zumindest für mich persönlich bis heute nichts von seiner Klasse ein Gebüst hat. In diesem Monat erscheint das neue Album, das heißt Ghost People. Wir werden einen neuen Track von Martin im Verlauf der heutigen Show hören. Phone.o stammt aus dem Harz, lebt in Berlin, ist nicht zu verwechseln mit DJ Phono aus Hamburg. Phone.o, wesentlich stärker der UK-Bass-Musik zugewandt. Und der Titel, den ich eben gespielt habe, trägt den Titel Sad Happiness und ist auf dem Berliner 50 Weapons Label erschienen. Es ist Maverick Sabre mit I Need im Zed Bias Remix. spend more time with me. True, spend more time with me. True, spend more time with me. True, spend more time with me. Mit Arne Hell um 23 Uhr. Tote bei Christendemo in Kairo. Erfolg für polnische Regierung bei Parlamentswahl. Und das Wetter morgen erst noch mit Regen, dann aber auch mit Sonne bei um die 20 Grad. Bei einer Demonstration von Christen in Kairo hat es Gewalt gegeben. Das ägyptische Gesundheitsministerium spricht bisher von 19 Toten und mehr als 150 Verletzten. Aus Kairo berichtet Jürgen Striak. Die Demonstranten waren zuvor zum Gebäude des staatlichen Fernsehens in Kairo marschiert, um dort friedlich gegen Übergriffe auf Christen zu protestieren. Soldaten schossen in die Luft, Schlägertrupps von Männern in Zivil bewarfen die Demonstranten mit Steinen und schlugen mit langen Holzknüppeln auf sie ein. Mehrere Fahrzeuge gingen in Flammen auf, darunter ein Autobus. Nach Angaben des Innenministeriums sind unter den Toten auch Soldaten. Das Staatsfernsehen hatte zuvor berichtet, dass einer erschossen wurde, angeblich von einem Demonstranten. Die Regierungsparteien in Polen haben offenbar wieder die Parlamentswahl gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Tusk, die liberal-konservative Bürgerplattform, bekam nach einer ersten Prognose knapp 40% der Stimmen. Zusammen mit der Bauernpartei hätte Tusk damit wahrscheinlich wieder eine Mehrheit im Parlament. Die Partei des ehemaligen polnischen Regierungschefs Kaczynski landete nach der Prognose 10 Prozentpunkte hinter Tusks Partei. Die Wahlbeteiligung lag offenbar bei unter 50%. Offizielle Zahlen aus Polen wird es morgen geben. Deutschland und Frankreich wollen in der Euro-Krise auch europäische Banken retten. Bundeskanzlerin Merkel einigte sich darauf grundsätzlich mit dem französischen Präsidenten Sarkozy in Berlin. Wir sind entschlossen, das Nötige zu tun für eine vernünftige Kreditversorgung, denn die ist die Grundlage einer guten wirtschaftlichen Entwicklung. Das könnte dann problematisch werden, wenn zum Beispiel Griechenland pleite geht und die Banken viel Geld verlieren. Auf Details haben sich Merkel und Sarkozy noch nicht geeinigt. Sie wollen Ende des Monats ein Gesamtpaket zur Euro-Rettung präsentieren. Das soll dann auf dem nächsten EU-Gipfel im November beschlossen werden. Der größte deutsche Handelskonzern Metro wird einen neuen Chef bekommen. Der jetzige Vorstandsvorsitzende Cordes will im nächsten Jahr aufhören. Eigentlich hatte Cordes als Metro-Chef weitermachen wollen. In den vergangenen Monaten gab es dagegen aber Widerstand im Aufsichtsrat. Der Metro-Konzern machte zuletzt deutlich weniger Gewinn als erhofft. Zu Metro gehören unter anderem Kaufhof, Real und Saturn. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht lässt der Regen nach. Die Temperaturen steigen leicht auf etwa 13 bis 16 Grad. Morgen kann es dann teilweise erst noch weiter regnen oder nieseln, aber dann klart es auf und vor allem Richtung Niederrhein und Rheinland wird es dann schön. Dazu die Temperaturen in Soest bis 19 Grad, in Aachen und in Kleve morgen bis 20. Dienstag dann noch 15 bis 19 Grad, aber wieder mehr Wolken und auch wieder Regen. Stauschau. Na, da ist um 11 nichts mehr los, freie Fahrt. Eins live. Vier. Okay, bitte seht mir meine kleine unüberhörbare, leider war die unüberhörbar, wenn ihr wisst, wie viele Pannen hier schon mal passieren, die niemand mitbekommt, seht mir die bitte nach. Ich hatte mir im Vorfeld der Sendung heute so zwischen 20 und 30 technische Fehler zugestanden. Normalerweise bin ich schon ganz verzweifelt, wenn mir hier ein einziger passiert. Und einige von euch werden wissen, einer geht immer, ist eigentlich immer an der Tagesordnung. Und diese 20 bis 30 wären dann so geschuldet gewesen der 1Live-Nacht in Aachen, die naturgemäß für alle Beteiligten doch ganz schön an die Kräfte geht. Ich möchte hier bei dieser Gelegenheit einfach mal die Gelegenheit nutzen und mich bei allen Beteiligten des Aachener Clubs Aoxo Moxoa in der Rheinstraße bedanken. Ich fand das super nett und smart bei euch und vielen, vielen Dank. Insbesondere natürlich auch an den völligen jungen Mann, der mich mit seiner bezaubernden Begleitung dann irgendwann in den Morgenstunden noch vor meiner Herberge da abgesetzt hat. So viel mal dazu und da mache ich am besten jetzt weiter, bevor ich mich hier völlig verfranse. Mit Ruth Manuva. Driving slow, and it's that type, you know, to keep the lights down low. I saw it go, I saw it gone. I know my rights, I fight the hype, I'll take back that farm. I'm some idiot, I'm inside, I'm OCD. Poison in the prime, approaching V. If we tolerate this, we cease to exist now. I told a boy not to take the piss. Now we count one, two, to apocalypse. So who goes there? You know that. You should know by now. It's that bro. Painting pretty patterns with them rusty blades. Heat neatly hidden in their busty babes. Paranoid, really can't trust the day. And we were told we shouldn't throw trust away. It ain't nothing personal, it's just a day. Man kick slang and they talk a bus. And really don't know what they're talking of. Man down, now we're looking at the chalk that was. You know. It's that bro. Yeah, yeah. Don't you go. Who, who is it? Yeah, yeah. Was it you that bought the flowers and was howling at the moon? Saying I can't relate to the hate that looms. Impending destruction, grief and doom. There's something so compelling about the dissident tune. I swoon, I swear my tears do travel. Funny room fathom as we launch that cannon. Chucks away, tootle to the pips. Strudel of the hoodle and the acid on your hips like... Yeah. 1 Live 4, ich habe es eben erwähnt, 1 Live kam nach Aachen und feierte am Freitagabend bis in die frühen Morgenstunden des Samstags mit vielen, vielen tausend Besuchern zahlreiche Partys, Veranstaltungen, Konzerte. Während einer innerstädtischen Fahrt hatte ich persönlich die große Ehre, neben Gisbert zu Knüpphausen zu sitzen. Ein unheimlich netter Kerl. Die Zeit reichte ihm, circa 32 Namen von Frauen aufzuzählen, die ich persönlich kenne und die riesengroße Fans von ihm sind. Ich überlege gerade, ob es wirklich 32 waren, aber so ungefähr in die Richtung müsste das gegangen sein. Gisbert zu Knüpphausen. Während wir in Aachen feierten, einen Tag später feierte der Londoner Piratensender Rinse FM in der Brixton Academy seinen 17. Geburtstag und aus Anlass der Feierlichkeiten hat der Kopf des Senders, der seit letztem Jahr offiziell legal senden darf, nachdem all die anderen Jahre Rinse FM eine Pirate Station, eine Piratenstation war, Genius, der hat diesen Titel frei downloadbar ins Netz gestellt. Genius zusammen mit, na wem wohl, Miss Dynamite, Get Low. Es geht weiter mit Blavan. It ain't what you got, it's what you do with what you have. You understand? And it ain't what you do, it's how you do it. I'm gonna tell you something. It ain't what you got, it's what you do with what you have. You understand? And it ain't what you do, it's how you do it. I'm gonna tell you something. It ain't what you got, it's what you do with what you have. You understand? And it ain't what you do, it's how you do. I'm gonna tell you something. It ain't what you got, it's what you do with what you have. You understand? And it ain't what you do, it's how you do. I'm gonna tell you something. It ain't what you got, it's what you do with what you have. You understand? And it ain't what you do, it's how you do it. I'ma tell you something. It ain't what you got, it's what you do with what you have. What you have, what you have. And it ain't what you do, it's how you do it. We'll be right back. Den Namen dieses Mannes nochmal, der ist verdammt hoch gehandelt, obwohl es von ihm erst einige wenige Aufnahmen gibt. Blaven. What You Do With What You Have ist der Track, der jetzt in den ersten Oktobertagen erschienen ist, mit so etwas wie einer zentralen Aussage, und die deckt sich so weitgehend eigentlich mit meiner persönlichen Lebenserfahrung, wenn ich das hier vielleicht mal sagen darf in aller Kürze. Es geht nicht immer darum, was du tust, es geht darum, wie du es tust. Mit anderen Worten, der Ton macht die Musik, und die kommt im Folgenden von Elly Fino. Auch ein reichlich durchgeknallter, im positiven Sinne, durchgeknallter Track von jemandem, nämlich Elefino aus Leeds, der vor einem Jahr noch mit sehr lieblichen Post-Garage-Tracks daherkam und sich so in einer Linie etwa bewegte mit Leuten wie George Fitzgerald oder auch Joy Orbison. Aber diese sensiblen Sounds weitgehend hier über Bord geworfen und herauskommt eine sehr unruhig flackernde Hausnummer, I Played Elefino. Ich habe mich eben so ein bisschen versucht, über das neue Björk-Album in aller gebotenen Kürze auszulassen, und wenn das etwas kritisch rüberkam, dann natürlich Klagen auf hohem Niveau. Das sollte ich vielleicht auch, wenn es schon jetzt eine Stunde später ist, dazu sagen. Denn zum Beispiel die Björk-Show vor 3-4 Jahren, die gewissermaßen die Abschlussshow des damaligen Melt-Festivals markierte, werde ich meinen Lebtag wirklich nie vergessen. Und wenn wir jetzt noch durch all ihre großartigen Platten gehen, dann werden wir hier nie fertig. Ich erwähne das nur noch einmal, weil ich in dem Zusammenhang auch den Artistnamen My Brightest Diamond erwähnt habe. Hinter diesem Namen steckt Shara Worden. Einige von euch werden, wie ich auch, das Glück gehabt haben, sie bei einem ihrer seltenen Auftritte hier in Deutschland vor einigen Jahren mal sehen zu können. Da gastierte sie nämlich im Zelt des Haldern-Festivals und die Begeisterungsstürme um sie wollten überhaupt kein Ende nehmen. Eine sehr charismatische Frau, Multi-Instrumentalistin mit verrückten Ideen. Sie kommt aus New York, instrumentiert ihre Songs sehr ungewöhnlich, hat eine enorm starke, wandlungsfähige Stimme und legt jetzt ein neues Album vor, All Things Will Unwind. Aus diesem Album mal ein Titel, der sekundenlang sich fast ausnimmt wie ein Dubstep-Track. Hier ist My Brightest Diamond. I can hear a heartbeat. Though I can't see you, I can hear a sound. Through a veil, I feel a hand near me, reaching through to the other side. Reaching through to the other side. This body mine, from womb to grave, I now walk an ancient line. One foot follows the other, this finite place, is it limitless? Struggle. to the other side. Ein Album mit vergleichsweise geschlossenen Songs, wenn man bisherige Aufnahmen von My Brightest Diamond, so sie geläufig sind, sich zu Gemüte führt. All Things Will Unwind. Shara Worden hat, und ich glaube, das ist hier und natürlich auch in anderen Tracks zu hören, auch schon an der Seite von Suvian Stevens gespielt. Man möchte dem Macher des eben erwähnten Festivals, Stefan Reichmann, wenn man ihn denn mal persönlich trifft, gelegentlich ist das ja der Fall, da er ein sehr umtriebiger Mensch ist, man möchte ihm schon mal so auf die Schulter schlagen und sagen, Mensch, Stefan, hast du gut gemacht, gutes Programm, aber irgendwie kommt man nie dazu, weil immer, wenn man ihn trifft, fängt er an, seine Stimme zu erheben und knallt einem dermaßen viele Neuigkeiten um die Ohren, dass man selber, zumindest geht mir es immer so, am Ende ganz vergessen hat, was man ihm eigentlich hatte sagen wollen. Deshalb kann ich das ja hier an dieser Stelle mal loswerden, denn von Stefan Reichmann ist um diese Uhrzeit hier in diesem Studio weit und breit nichts zu sehen. Ich habe sicherheitshalber gerade mal den Kopf gehoben, um mich zu vergewissern. In diesem Jahr hatte er ebenfalls einen, wenn man so will, betörenden, zauberhaften, sagen wir ruhig, Störenfried dabei. Das war dann eben mal nicht Shara Worden, My Brightest Diamond. Oder war die auch da? Ich weiß es jetzt gar nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall Gesprächsthema auf dem Gelände war natürlich die Polin Julia Marcel, die jetzt ihr neues Album veröffentlicht, June. Und ich glaube, das macht an dieser Stelle durchaus Sinn, gespielt zu werden. Oh, Wir sind ja bei 1Live4, aus meiner Sicht eine ganz tolle Hausnummer, die sich auch mal zwischendurch mit einem echten Reggae-Wumm antreiben lässt, viele verrückte Sounds und Breaks rein droppt, gewissermaßen in den Track. Mosca heißt dieser Typ, den ich zuletzt schon gespielt habe. Hier ist eine brandneue 12er von ihm mit der A-Seite, die heißt Wrong. Fast parallel dazu gibt es von Mosca eine 4-Track-EP, die auf dem niederländischen 3024-Label erschienen ist. Und das gehört niemand anderem als, ich will den Namen hier so ein bisschen am Köcheln halten, weil er uns gleich begegnen wird, Martin Dijkers. Aber jetzt kommt etwas anderes, nämlich die erste Auskopplung aus dem kommenden Album des New Yorker Duos Sepulchre. Hier ist Pencil Pimp. Im November erscheint das neue Sepakure-Album. Vorab gibt es Pencil Pimp, dieser wunderschön gebaute House-Track, den ich hier spiele. Ich habe heute hier im Rahmen dieser Sendung über zwei Frauen mal so kurz reflektiert und Mangel an neuen Tracks von ihnen. Jetzt habe ich einen zumindest mal von Miss Dynamite, der heißt Never Soft und hat mich aus irgendwelchen Gründen bewogen, eine etwas ältere Nummer von Terror Danger dann auch mal wieder rauszuziehen, dem großen britischen Grime-Produzenten, die wir danach hören werden. Miss Dynamite mit Never Soft. Young take the mic. Young brat, I don't know what them men are on, but I know that

Wir sind hier bei 1Live4, haben eben Terror Danger gehört. Wenn ich mir früher überlegte, wem ich mit Musik mal so richtig auf die Nerven gehen kann, fielen mir spontan immer zuerst meine Eltern ein, die ich aber heute aus verständlichen Gründen mit Klängen wie den gerade gehörten verschonen möchte. Und wenn ich heute entsprechend überlege, wem kann ich mal so richtig auf die Nerven gehen, dann fällt ihr mir natürlich ein, und deshalb an dieser Stelle mal ein kurzes Piece der amerikanischen Psychedelic Horseshit, die zwischen Genie und Wahnsinn schwanken, auf diesem Album Laced, das bereits im Sommer herauskam, das ich aber erst vor wenigen Tagen entdeckt habe, das mich ein bisschen an Ganja Sufi erinnert. Vom 11. bis 16. Oktober in Düsseldorf, wahlweise Robert-Schumann-Saal oder aber Tonhalle, das New Fall Festival, das komplette Programm unter new-fall-festival.de. Julia Marcel wird zu hören sein. Und ebenso Cloudboat, unter anderem. Left these secrets on my father's Copic, and they break him like a waves. Oh, oh, oh, oh. Bitte seht mir nach, ich war gerade überlegen, wie ich hier starte, bitte seht mir nach, dass wir den eben gehörten Titel wirklich nur sehr kurz hier hatten, Cloudboat. Ich habe am letzten Sonntag bereits eine Nummer von Tom Clark gespielt. Die Befindlichkeit seiner Musik, vielleicht etwas Unbeholfenes so zu beschreiben, bewegt sich nach meinem Geschmack, trotzdem bleibe ich dabei, irgendwo zwischen Titeln, die uns vielleicht von James Blake her vertraut sind, oder auf der anderen Seite auch den introvertiert verwehten Titeln aus dem Fundus von Radiohead. Und wenn ich mir das eben erwähnte New Fall Festival mitsamt seines Programms anschaue, dann sehe ich hier innerhalb des zeitlichen Spektrums von Dienstag 11.10. bis Sonntag 16.10. den Donnerstag. Das ist der 13.10., an dem Cloudboat zusammen mit Plate und James Yill eben innerhalb des Festivals zu Gast sein wird. So viel mal dazu, und dann möchte ich mich entsinnen einer Drohung, die ich zu Beginn der Sendung ausgestoßen hatte. Gar nicht mal so düster, finde ich. Sie betraf das neue Album des französischen Downbeat-Produzenten DJ Kames, heißt Seven. Und ich möchte einen weiteren und damit dritten Titel, was die heutige Session hier in dieser Nacht betrifft, spielen. Das ist der Dreamcatcher. Thank you. was honest. I'm made of promise. 1 Live 4, mehr zum Kontext dieses Titels, vielleicht gleich in einigen Minuten. Ich kann vorweg sagen, Markus Gündner aus Regensburg hören wir hier noch wenige Sekunden lang mit einem Titel Senses. Der Kontext ist nicht ohne, das sage ich gleich in aller Ruhe. Nach The Field. We'll be right back. Wir sind hier bei 1 Live 4. Musik aus dem dritten Album von The Field, Looping State of Mind. Nachdem bereits die ersten beiden Alben des Schweden mit wahren Lobeshymnen überflutet regelrecht worden sind, bin ich gar nicht sicher, ob sich das anlässlich dieses Albums noch steigern lässt. Mir persönlich gefällt dieser psychedelische Streusound, wo zahlreiche Elemente irgendwie eingedreht sind, ganz, ganz ausgezeichnet, muss ich sagen. 7 überlange Tracks befinden sich auf dem Album von The Field, Looping State of Mind. Davor habe ich Markus Gündner aus Ringsburg mit einem Titel namens Senses gespielt. Entnommen habe ich den einer Ambient Compilation, die Ende des Monats, ist also noch ein bisschen hin, als Doppel-CD erscheinen wird und von der ich sicher bin, dass sie in den Möglichkeiten, die solchen Veröffentlichungen gegeben sind, für reichlich Furore sorgen wird, ist sie doch großartig zusammengestellt. Für die eine CD zeichnet Bezug auf die Zusammenstellung der Niederländer BV Dub verantwortlich, für die zweite CD Andrew Thomas. Viele Sounds, die einen möglicherweise an das Kölner Compact-Label denken lassen, aber weit gefehlt. Das Label sitzt in Brooklyn und ist von einem Mann namens James Healy gegründet worden, der auch Mitbegründer des Agriculture-Labels aus Brooklyn ist. Und mit diesem Label reichlich Erfahrung, nicht nur mit Ambient, sondern auch mit sogenannter Ilbient-Musik. Hat also einer ruhig daherfließenden Musik, die gleichwohl Dissonanzen transportieren kann. Air Texture Volume 1, so heißt diese Doppel-CD, die am Ende des Monats Oktober erscheinen wird. Und auch das dazugehörige Label trägt den Titel Air Texture. Daraus eben der Beitrag von Markus Gündner, der, das zeigt einmal seine Wertschätzung, mit gleich 2 Beiträgen da vertreten ist. Hier im Hintergrund The Field. Und wenn wir jetzt ans neue Album von Neon Indian andocken, würde der Sound weitgehend konstant bleiben. So müsste ich es, glaube ich, formulieren. Era Extraña heißt das neue Album von Neon Indian. Did they make you feel alright? 1 Live 4, das neue Album des Berlin-Duos Mode Selector heißt Monkey Town und ich wünschte, ich käme endlich mal von dieser Nummer weg und würde eine andere spielen können, aber die packt mich. Die ist überragend, einer der besten Clubtracks aus meiner Sicht, die ich in diesem Jahr gehört habe. Blue Clouds, Mode Selector. Hier kommt Johnny L. Drum and Bass, Titan, Johnny L., neuer Track, The Rave. Hier, da haben wir ihn jetzt endlich, Martin Dijkers aus den Niederlanden, der in diesem Monat sein neues zweites Album Ghost People veröffentlichen wird. Vorab gibt es eine 3-Track 12-Inch, unter anderem mit diesem Titel Masks hier von Martin, über die irgendjemand, wie ich finde, sehr treffend geschrieben hat, sie habe einen schmutzigen Groove oder einen Groove, der ähnlich schmutzig sei wie eine Clubtoilette morgens um 6 Uhr. Sorry. Go! to make the party go. How it is that we make the people glow. Put the candles to the third time show. We out there like clouds when the wind blows. Out there like you're looking out your window. Out there like we had too much in the stuff and send us out of mind. Oh, I need no international for the way that we make the party go. Go, go, go, go, go, go, go, go. I need no international for the way that we make the party go. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Einzelfall 4, der Techno-House-Produzent Santos hat bereits im September sein Album If You Have Meat, You Want Fish veröffentlicht und darauf findet sich eine aus meiner Sicht wirklich sehr überraschende Zusammenarbeit mit dem Rapper Latif, der sich in der Vergangenheit gerne auch Latif the Truth Speaker, also der Wahrheitssprecher, genannt hat und einige von euch wissen das, aus dem Umfeld von DJ Shadow kommt. Hier zu hören im Titel Get Strong zusammen mit Santos. Wo waren wir eben stehen geblieben? Clubtoilette morgens um 6 Uhr. Wenn wir die Zeit vielleicht nochmal erheblich zurückdrehen, hin zum Beginn des Abends, viele unter euch werden das wissen, haben dann die Qual der Wahl, was die Schuhe betrifft. Und der nächste Titel beantwortet diese Frage, wie ich finde, sehr charmant. Er stammt von Emma aus dem Ruhrgebiet, findet sich auf ihrem neuen Album That Will Do You Good. Und die Antwort in ihrem Falle klingt dann so. From my feet to my arms. With wet hands, she stands a giant hall. Intense to look more confident, but still so small. She's leaning against the wall, and she's waiting for the call. Wishing there was something that would make her tall. Four chairs, four people behind a desk. They stare at her with faces like that. Up to debate with her and give her some tact. But it's too late, she's a Put your eyes on, oh, whatever makes you strong. Put your High Heels ist der Opener des neuen Emma-Albums That Will Do You Good. Ich finde den Titel schön, sehr charmant. Und wenn ich ihn jetzt in den letzten Tagen gehört habe, musste ich immer an meine Stippvisite in Richtung Reeperbahn-Festival denken, das ja vor, meine Güte, wann war das? Vor 14 Tagen über die Bühne gegangen ist. Auf der Reeperbahn gibt's einen Schuhladen, an dem ich jetzt schon mehrfach vorbeigestolpert bin. Nach hinten raus, auf der Reeperbahn, wer also auf der Seite der Davidwache sich befindet und die quasi links liegen lässt und dann weiter hochgeht, dann kommt der Laden irgendwann auf der linken Seite. Da gibt's also wirklich Heels, also das ist abenteuerlich. Die Absätze sind höher als der Eiffelturm, würde ich zumindest mal schätzen. So, ich schaue auf die Uhr. Wir sind langsam durch. Ich möchte mich hier bei dieser Gelegenheit bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute für die anstehende Woche. Würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Sonntag gegebenenfalls hier wieder hören. Und einen Namen habe ich jetzt in der Sendung auch, ich glaube, gleich mehrfach erwähnt. Es wäre unredlich, ihn nicht auch musikalisch ins Spiel zu bringen. Er hat ja ein neues Album raus, DJ Shadow. The less you know, the better. Ich habe auf diesem Album im Schnelldurchlauf einige gute Tracks gehört. Zum Beispiel diesen hier, mit dem ich mich dann auch verabschieden möchte. Der heißt I've Been Trying. Ich habe es zumindest versucht. Also, ciao, ciao. I've been trying.